Ah. schwimmenden Luft. Alter Fantasie. Am Ende aller Grenzen steht der Kosmos und Energie. Raum, Wein, See. Raum, Wein, See. Wir sehen uns in der Zukunft. Raum, Wein, See. Wir sehen uns in der Zukunft. Raum, Wein, See. Wir sehen uns in der Zukunft. Wir sehen uns in der Zukunft. Dort draußen ist es grausam, doch hier drinnen ist es warm. Komm mit auf unsere Reise in den Raum der Zeit. Die Welt von morgen wartet schon in dir. Alles ist hier möglich und nichts ist wahr. Traum, Wein, See. Traum, Wein, See. Wir sehen uns in der Zukunft. Traum, Wein, See. Wir sehen uns in der Zukunft. Traum, Wein, See. Wir sehen uns in der Zukunft. Thank you. We'll be right back. We'll be right back.

It was midnight. Pero a mi alrededor solo hay violencia.